kein Wort. Heimat, Stolz und Ehre sind schon lange fort. Heimat, du überfremdest so sehr. Heimat, jeden Tag werden es mehr. Heimat, du brennst tief in meiner Seele. Heimat, du bist das, wofür ich lebe. Heimat, nur für dich schlägt mein stolzes Herz. Heimat, du erfüllst mich mit großem Schmerz. Was hier passiert, niemand mehr, der sich für dich interessiert. Die Gleichgültigkeit erfüllt dich mit Entsetzen, wie sie dich und deine Ehre verletzen. Wenn ich seh, wie sie alles vernichten, wie sie deine Platz im Grunde errichten. Der blanke Hass, dann in mir keimt, um dich zu verteidigen, bin ich bereit. Deutschland, wir stehen zu dir!